Brief an einen früheren US-Armee-Geistlichen und Mitrevisionisten. Es war nett, von Ihnen vorbeizukommen und mich im Knast zu besuchen. Ich habe unser weitaus greifendes Gespräch genossen und auch Ihren Sinn für Humor und Ihre Gebete mit mir. Es tat mir auch wohl, Sie bei den Anhörungen zu wissen. Es ist ein schönes und beruhigendes Gefühl, in solchen Momenten bekannte Gesichter zu sehen. Ingrid sagt mir, dass die meisten kanadischen Nachrichtenorganisationen und besonders die Zeitungen ihre Internet-Webarchive von fast allen Zündelgeschichten gesäubert haben, anders als einige amerikanische Internetdienste. Sie meint, es gebe 38.000 Webseiten, die bei Eingabe meines Namens etwas über mich gespeichert haben. Wenn das wahr ist, finde ich das überraschend. Sie sagt auch, wenn es um weltweite Bekanntheit unter allen Webseiten geht, halte die Zündelseite einen sehr respektablen Platz bei etwa 180.000 unter den 600 Millionen weltweiten Webseiten. Das war vor meiner Verhaftung. Seit meiner Verhaftung ist die Zündelseite.org in der Popularität auf den 20.000. Platz gestiegen und klettert weiter. Jedes Mal, wenn Anhörungen stattfinden, ist eine neue Anstiegswelle die Folge. Sie sagt, wenn dieser jetzige Trend anhält, werden wir CNN und die New York Times zu Weihnachten erreichen. Das ist für mich wirklich erstaunlich, vorausgesetzt es stimmt und Ingrid täuscht sich nicht. Es ist mir schon ein wenig peinlich, dass Festnahme, Abschiebung und Gefängnishaft nötig waren, diese erstaunliche Entwicklung zu bewirken. Es ist mir noch etwas rätselhaft, warum dieser Zündelfall für Menschen in der ganzen Welt von solchem Interesse sein sollte. Es ist mysteriös, aber zugleich sehr erfreulich. Wo schließlich könnte ich so viel Geld verdienen für die vielen Umschläge und Briefmarken, um so viele Menschen über meine Arbeit und Gedanken zu informieren? 12 Millionen Besucher bekommt die Zündelseite inzwischen im Monat. Ich sollte mich einfach in diesem meinem Torontoer Hilton zurücklehnen, wo es heute am Ostersonntag und Adolf Hitlers 114. Geburtstag himmlisch ruhig ist. Selbst die Verrückten sind schon den ganzen Tag erstaunlich still. Ich begrüßte wirklich die Möglichkeit, vor Gericht für Deutschlands größten Sohn Zeugnis abzulegen, als sich die Gelegenheit dazu bot. Ich bin außerordentlich froh, dass ich nie in Versuchung kam, faule Kompromisse zu machen. Ich beuge mein Knie nicht vor den Dienern Zions zu ihrer Genugtuung und ihrem Spott. Brief an einen Unterstützer. Meine Frau schickte mir ihren Brief vom 29. Mai 2003 in meine Gefängniszelle. Ich werde ihn als Beweismittel vor dem Bundesgericht verwenden, in dem Versuch, etwas von der unerträglich giftigen Atmosphäre zu verändern, die von der kanadischen Regierung und ihren Spionagedienststellen gegen mich erzeugt wurde. Ich bin dankbar, dass Sie sich der Mühe unterzogen, diesen Brief in meinem Interesse zu schreiben. Im Augenblick konzentriere ich mich auf die Vorbereitung meiner Verteidigung. Ich werde versuchen, ob ich gegen Kaution entlassen werden kann, wie es in all meinen Verfahren in der Vergangenheit gelang. Kaution ist ein Kennzeichen des angloamerikanischen Rechts, das in Deutschlands rechtlicher Tradition leider verkümmert ist. Mein deutscher Anwalt sagte mir 1990, dass in Deutschland nur einer von 100 Angeklagten je auf Kaution freigelassen wird, wenn ein Prozess bevorsteht. Hier in Kanada, in England, Australien und Amerika ist das gerade umgekehrt. Nur den allerschlimmsten Verbrechern wird die Freiheit gegen Kaution verweigert. Darum wurde ich in der Vergangenheit von 1983 bis 1992 von mehr als einem Dutzend Richtern gegen eine Kaution, bestehend aus einer Hypothek von $10.000 und $1.000 in bar, freigelassen. Kein einziges Mal in diesen 11 Jahren habe ich gegen die Kautionsbedingungen verstoßen. Aber diesmal hat man mir die Kaution durch das Einwanderungsministerium schon bei 5 verschiedenen Gelegenheiten verweigert. Eine unerhörte Beugung des Rechts für kanadische Begriffe. Ich habe keinen der Rundbriefe meiner Frau zu sehen bekommen. Radio und Fernsehen habe ich seit meiner Verhaftung am 5. Februar 2003 nicht mehr gehört oder gesehen. Ich bin in vollkommener Isolation. Ich bin wahrhaft abgeschnitten von dem, was in der Welt draußen vor sich geht, selbst in meiner eigenen Familie. Das Gesetz, aufgrund dessen ich hier festgehalten werde, ist ein sehr vielschichtiges, erst vor kurzem überarbeitetes Gummiparagraphengesetz vom kanadischen Parlament nach den terroristischen Anschlägen vom 11. September 2001 und ihren Nachwirkungen erlassen. Das Gesetz erlaubt einem kanadischen Richter des Bundesgerichts unter Ausschluss meines Anwalts und mir, geheime Zeugen zu hören und geheimes Beweismaterial, Dokumente, Videos, Audios anzusehen. Überhaupt alles. Meinem Anwalt und mir werden die Namen dieser Zeugen nicht genannt. Wir können die Dokumente nicht prüfen, um zu sehen, ob sie gefälscht, redigiert oder sonst wie zweifelhaft sind. Deshalb können wir keine begründeten Einlassungen oder Gegenbeweise zu diesen Dokumenten für meine Verteidigung vorbringen. Die Entscheidung des Richters ist endgültig. Sie kann keiner Berufung, keiner Prüfung durch eine höhere Instanz, nicht einmal durch das höchste Gericht Kanadas unterzogen werden. So etwas hat es in Kanada in seiner ganzen Geschichte bisher nie gegeben. Sollte der Richter gegen mich entscheiden, wird seine Entscheidung automatisch ein Abschiebungsbefehl nach Deutschland, nach 47 Jahren Aufenthalt hier. Dort wurde am 17. Februar 2003, dem Tag meiner Abschiebung aus den Vereinigten Staaten, ein neuer Haftbefehl gegen mich erlassen. Dieser Haftbefehl gilt europaweit und ist 15 Seiten lang. Alle meine angeblichen Verbrechen haben mit dem Internet zu tun. Alle handeln vom Auschwitz-Holocaust-Problem und meiner Verteidigung des deutschen Regimes von 1933 bis 1945 gegen die alliierten Anschuldigungen. Mich erwartet in Deutschland ein Minimum von 5 Jahren Gefängnis. Es könnten 7, 9, 12 Jahre sein mit zusätzlichen Anklagen und Verschärfungen, wie es im Fall der Revisionisten Günter Deckert, Udo Walendi und anderer geschehen ist. Also muss ich hier kämpfen, so hart ich kann, weil ich hier das Rechtssystem besser kenne als in Deutschland und weil es bei all seinen Fehlern mehr Flexibilität in dem angelsächsischen, traditionsgebundenen kanadischen System gibt als in dem von der alliierten Besatzung bestimmten deutschen Justizsystem. Gleichlaufend mit dem Kampf um meine Freilassung auf Kaution und gegen das nationale Sicherheitszertifikat lasse ich auch eine Verfassungsbeschwerde gegen diese nationalen Sicherheitsgesetze ihren Weg langsam durch das Justizsystem bis hin zum höchsten Gericht von Kanada nehmen. Wenn der kanadische Richter mich nicht gegen Kaution entlässt und wenn einige meiner weiteren rechtlichen Initiativen durch meine Frau und ihre amerikanischen Anwälte keine Veränderungen meiner Lage über amerikanische Gerichte erbringen, werde ich noch jahrelang in einem kanadischen Gefängnis sitzen. Ohne Anklage, ohne ordentliches Gerichtsverfahren, ohne Urteil eines Richters. Das sind die Tatsachen, denen ich mich gegenübersehe. Es ist ein Kampf bergauf, der schlimmste, den ich in meinem Leben bis jetzt zu bestehen hatte. Brief an einen Armeegeistlichen. Fortsetzung. Ich hatte, wie es scheint, wegen eines bürokratischen Durcheinanders im Gefängnis keine vorfrankierten Umschläge mehr, daher mein Schweigen. Ich bin, was das Telefonieren angeht, weit mehr eingeschränkt als im Gefängnis in Thorold. Ich habe noch nicht herausfinden können, warum es hier so strikte Sicherheitsbeschränkungen gegen mich gibt, aber ich werde das herausbekommen. Glauben Sie mir, ich werde es herausfinden. Ich habe unsere Gespräche immer genossen und Ihre erhellenden Exposés über alte griechische Ausdrücke, die Frage, was sie bedeuten, wo einige dieser Begriffe herkamen, haben mich fasziniert. Wir müssen noch mehr solche Gespräche führen, wenn ich hier herauskomme und hoffentlich wieder oben auf unserem Berg in Tennessee sein werde. Ich brauche Ihre Hilfe in einer religiösen Frage. In der umfangreichen Schmutzakte des kanadischen Geheimdienstes und den Beschuldigungen gegen mich sind die US-Sekten christliche Identität und arische Nation wiederholt genannt. Viele Geistliche und Pastoren dieser Gruppen scheinen früher oder später in Gewaltverbrechen, meist unter Verwendung von Schusswaffen, verwickelt gewesen zu sein. Oftmals in Raubdelikte, Überfälle, Schießereien mit der Polizei oder untereinander. Ich muss herausfinden, was der Unterschied zwischen orthodoxem, normalem Christentum und diesen waffentragenden Christen ist. Was sind ihre Ideen und Glaubensgrundsätze? Es scheint bei ihnen immer von einer adamitischen Rasse die Rede zu sein, eine Art Wurzelstock einer Herrenrasse Und danach sollen alle oder die meisten anderen Rassen was sein? Böse Saat? Ich will in meiner Gefängniszelle nicht endlose, fanatische, haarspalterische Texte und Traktate dieser Leute lesen. Die Galle läuft mir bei dem ganzen Thema schnell über. Ich habe einen echten physischen Widerwillen, mich in all das vertiefen zu müssen. Aber ich muss es tun, um mich verteidigen zu können. Immer wenn ich in der Vergangenheit das Thema berührt habe, selbst am Rande, habe ich mit Sicherheit Unterstützer verloren, die meinten, ich verriete sie, rede ihre Religion klein, beginge gar Gotteslästerung. Wenn es sich um Religion handelt, bin ich immer sehr tolerant gewesen, weil ich dem Grundsatz beipflichte, dass Religion neben dem Sex zu den privatesten und intimsten Bereichen des menschlichen Lebens gehört. Ich hörte sie in Niagara Falls sagen, und sie zitierten einige biblische Passagen, dass es vor Gott keine Juden oder Nichtjuden, keinen Schwarzen oder Weißen gibt, dass wir alle gleich sind in Gottes Augen. Können Sie mir ein paar dieser Passagen zitieren oder die biblischen Quellen angeben? Ich habe eine Gideon-Bibel in meiner Zelle. Wie können Anhänger von christliche Identität und arische Nation mit solchen Passagen zurechtkommen, an die ich mich von meiner 7-Tage-Adventistenzeit schwach erinnere und von einigen Jehovas Zeugen wie Felderer, der immer farbige Freundinnen und Frauen hatte? Die meisten christlichen Konfessionen haben alle Rasse- und Farbschranken vor 40 bis 50 Jahren abgebaut, außer den holländisch reformierten Kirchen in Südafrika, die sich erst 1980 umstellten, zusammen mit den widerspenstigen Mormonen. Wenn Sie mir also dazu verhelfen und mir auch beistehen könnten, dieses beunruhigende Thema zu verstehen, mich in diesem Minenfeld innerchristlicher Spaltung zurechtzufinden, würde ich Ihnen dankbar sein. Ich kann mir nicht leisten, in einen giftigen, vollkommen unproduktiven religiösen Streit mit jemandem unter meinen Helfern und Anhängern verwickelt zu werden. Und will das auch nicht. Meine Unterstützer reichen von erzkonservativen Katholiken bis zu britischen Israeliten in Kanada, Australien oder England und allen dazwischenliegenden Sekten. Ich würde einfach gern die angeblichen biblischen Quellen kennen, auf welche sich diese Menschen berufen oder warum die Prediger der Bekenntnischristen eine so gewaltige Anhängerschaft an sich ziehen, speziell in Amerika. Ich bin beim Studium von Europas turbulenter Geschichte der letzten 100 Jahre keinem solchen Verhalten ausgerechnet von Kirchenleuten und Sekten begegnet. Früher gab es Jan Hus, aber ich bin an dem Hier und Jetzt interessiert. Dr. Goebbels, kein Dummkopf, wenn es sich darum handelte, die politische Szene seiner Zeit zu verstehen, sprach von den Anhängern Ludendorffs als Sektierer und Querulanten. Aber es gab keine Lager wie die der arischen Völker, wo man Schusswaffen benützte, keine Bankräuber einer schweigenden Bruderschaft. Ich möchte das in meiner eigenen Seele ein für alle Mal klarstellen. Mein Gefängnisaufenthalt gestattet mir den Luxus und besonders die Zeit, solche Themen in meinem Geist aufzuhellen, die mich immer in der Vergangenheit beunruhigt haben, wenn ich einen dieser Leute interviewte oder von ihnen befragt wurde. Brief an einen lebenslangen Freund. Dieses Torontoer Gefängnis ist mein viertes nach meiner letzten Verhaftung. Davor war ich in Torontos Don Jail, in zwei Gefängnissen in Deutschland, kurz einmal mehrere Stunden in Österreich und einmal 1968 bis 69 in Israel über Nacht eingesperrt. Die Leute, die ich in diesen Orten traf, waren bestimmt nicht hinter Gittern, weil sie Dissidenten waren. Im Blount County wechselte ich von Hochsicherheit zu der eher durchschnittlichen Belegschaft, wo ich, immer noch eingesperrt, Gefangene ausführlich befragen konnte, die einer wie der andere abgehärtete Kriminelle waren. Manipulierbare Typen, lebende Vulkane, bereit, bei erster Gelegenheit auszubrechen. Sie waren und benahmen sich wie tickende Zeitbomben, bereit zu töten, sobald sie herauskamen. Viele von ihnen waren Wiederholungstäter, Alkoholiker, Drogenkonsumenten, der Gewalttätigkeit schuldig aus ihrem unbeherrschten Temperament heraus oder verurteilt wegen Fahrens ohne Führerschein. Ich habe keinen einzigen Mann angetroffen, der einsah, Fehler gemacht zu haben und der sich darüber klar war, dass seine Schwierigkeiten mit seiner Persönlichkeit, seinem Charakter zu tun hatten und daher selbst verschuldet waren. Möglicherweise könnte der eine oder andere Gefängnisbeamte nachdenken über die Herkulesaufgabe, der sich ihre deutschen Kollegen in den überfüllten Konzentrationslagern gegenübersahen, mit 30.000 oder mehr Gefangenen, mit wütenden Typhusepidemien, während die alliierten Luftwaffen Krankenhäuser und die pharmazeutische Industrie gnadenlos bombardierten, die solchen infizierten Häftlingen Hilfe bringen sollten. Nicht, dass ich glaube, viele hier vom Personal verstünden genug von Geschichte, weil die meisten, selbst die Offiziere, 10 bis 15 Jahre jünger sind als ich. Also sind alle nach dem Krieg geboren, sind alle im Wohlstand aufgewachsen und haben jetzt gute Gehälter, soziale Sicherheit, sichere Arbeitsplätze und so weiter. Nicht einer von ihnen hat das erlebt, was wir als Kinder oder als Volk im Krieg damals erleben mussten. Noch nicht jedenfalls. Noch nicht. Sie werden es noch. Garantiert. Jene GIs, die nach Afghanistan und nach Irak geschickt wurden und bald zweifellos nach Syrien, Iran und dann vielleicht Nordkorea gehen werden, sind keine ganz Unschuldigen. Sie alle können lesen und schreiben und gehen wählen. Keine Verbrechen bleiben ungesühnt. Offenbar sind 250.000 US-Kriegsveteranen des Ersten Golfkrieges von 1991 hoffnungslos krank. Sie teilen die kollektive Schuld ihrer verbrecherischen Führung und werden vielleicht einmal in den nächsten 50 Jahren, im Rollstuhl und auf Krücken, vergessen und mit Drogen betäubt, in irgendwelchen abgelegenen Sanatorien für US-Veteranen abgestellt, darüber nachdenken können, warum sie in den Irak oder in Afghanistan einfielen. Schon jetzt gibt es Zehntausende von verwundeten, atomar verseuchten Soldaten im Irak. Gott sei Dank hatten die Kanadier und Deutschen genug Verstand, sich aus dem jüngsten Verbrechen, einen Angriffskrieg zu führen, herauszuhalten. Brief an einen Unterstützer. Bei einem meiner regelmäßigen Besuche in Deutschland besuchte ich meine Mutter im Schwarzwald. Sie wohnte allein im Haus meiner Vorfahren, in dem die Zündels über Jahrhunderte geboren wurden, wo sie lebten und starben, eine Generation nach der anderen. Wir waren allein und saßen am Esszimmertisch bei einem einfachen Bauernmahl, schwäbische Maultaschen. Alles war still. Nur die alte Großvateruhr an der Wand tickte die Zeit weg, wie sie es meine ganze Kindheit hindurch getan hatte. Meine Mutter sah über den Tisch zu mir hin und sagte ruhig, ganz unvermittelt, »Weißt du, Ernst, du wärst nie geboren worden, wenn Adolf Hitler nicht an die Macht gekommen wäre.« Sie erzählte mir weiter, ganz sachlich, wie mein Vater, wie Millionen deutsche Männer in jener Zeit jahrelang arbeitslos war und das nur, weil Hitler seine Wahlversprechen hielt und Arbeit, inneren Frieden, Stabilität und Ehre brachte, deutsche Familien wieder daran denken konnten, Kinder zu haben. Sie sagte einfach, du bist eins von diesen Kindern. Jahrzehnte später in Kanada fand ich, dass meine Mutter recht hatte. Die Erforschung der Bevölkerungsstatistiken der Hitlerzeit zeigten, dass dem deutschen Volk von 1933 bis 1939 genau aus diesem Grund mehr Kinder geboren wurden als je zuvor oder auch seither. Der Jahrgang 1939 war der kinderreichste Jahrgang der deutschen Geschichte. Mein Geburtstag war am 24. April 1939. Wenn ich an meinen Holocaust-Prozess von 1985 zurückdenke, wusste ich ganz genau, dass meine ehrliche Aussage zu Adolf Hitlers wahrer historischer Rolle jede Hoffnung auf ein Nichtschuldig durch den vorsitzenden Richter zunichte machen würde. Ferner wusste ich sehr wohl, dass sie mich in der politisch-öffentlichen Gesellschaft bis zu meinem Lebensende zu einem Ausgestoßenen machen würde. Anwälte, Berater, Anhänger und selbst Familienangehörige und Freunde haben mich entsetzt gefragt, was um Himmels Willen mir eingefallen sei, im Zeugenstand einen derart selbstmörderischen Schritt zu tun, mich verteidigend und erläuternd vor Hitler zu stellen. Es war fast wie Harakiri zu begehen. Meine Verteidigung Deutschlands und seiner Führer im Krieg ist kein Akt der Sturheit oder des Selbstopfers. Sie beruht auf einem ungeschriebenen Bund zwischen Ihnen und den nachfolgenden Generationen, zu der ich nun einmal durch Geburt in dieses Volk gehöre. Es ist biologisch bedingt und eine auferlegte Pflicht. Ich verteidige das deutsche Volk, nicht das heutige Vasallenregime. Ich fühle mich an Pflicht und Ehre gebunden, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mein ganzes Sein, dieses Volk und insbesondere seine heldenhaft tapfere, vielverleumdete Kriegsgeneration zu verteidigen. Egal wo, wann oder vor wem. Nur der Tod selbst kann mich von dieser kosmischen Verpflichtung entbinden.